Um 1,9% hat Chinas Zentralbank den Mittelkurs des Yuan gegenüber dem US-Dollar gesenkt. Es ist die größte Abwertung der chinesischen Währung an einem einzigen Tag überhaupt. Es handle sich um eine einmalige Anpassung, ließen die Notenbanker verlauten. Ab sofort gelte eine neue Methode zur Feststellung des Wechselkurses, so die Bank. Der Mittelwert soll sich demnach an Marktkräften und den Schlusskursen des Vortags orientieren, also freier werden. Chinas Währung unterliegt noch immer starken Kontrollen und ist nicht frei handelbar. Die Notenbank setzt jeden Tag einen Mittelwert fest. Der Wechselkurs darf dann um diesen Fixpunkt maximal 2% nach oben und unten schwanken. Die Abwertung dürfte Chinas Exporteuren helfen. Ihre Waren werden jetzt auf den Weltmärkten günstiger. Chinas Ausfuhren waren zuletzt immer weiter gefallen, im Juli um 8,3% im Jahresvergleich. Analysten sehen in dem Schritt der Bank deshalb eine Konjunkturhilfe. Eine neue Abwertungspolitik ist allerdings auch nicht ohne Risiko. Sie könnte zu verstärkten Kapitalabflüssen führen. Peking steht zudem seit vielen Jahren in der Kritik wegen seiner Währungspolitik. Die US-Regierung vor allem hält den Yuan für unterbewertet. Peking will den Yuan derweil zu einer globalen Handelswährung machen. Die Regierung hofft, dass er vom Internationalen Währungsfonds in den Club der Reservewährungen aufgenommen wird, neben Dollar, Euro, japanischem Yen und britischem Pfund.